gibt es keine knechtlichen Arbeiten, welche an Feiertagen erlaubt sind. An Feiertagen sind jene Arbeiten erlaubt, welche für das Leben oder für den Gottesdienst notwendig sind. Und jene, die aus einem schwerwiegenden Grund verrichtet werden, wenn man, soweit es möglich ist, der eigenen Pfarrer um Erlaubnis bittet. Natürlich kann der Pfarrer nicht vom göttlichen Gesetz dispensieren, aber damit eben alles seine Ordnung hatte, ist immer so gewesen, dass die Bauern zum Beispiel, wenn schwerwiegender Grund vorliegt, dass sie ernten, weil es schon genug geregnet hat oder sonst eben die Existenz bedroht war, da hat man den Pfarrer um Erlaubnis gebeten, damit eben alles seine Ordnung hat. Man hat jetzt die letzte Entscheidung gehabt, ob man arbeiten durfte oder gewisse Arbeiten, welche Arbeiten ausführen konnte, ohne. Also eben auch um das gesetzliche, das soziale Gefüge geht auch wieder beim dritten Gebot. Überhaupt darf man nicht den sozialen Aspekt aus dem Auge verlieren. Messe, Teilnahme am Gottesdienst, ja, dem nicht genügt, dass jeder in seinem Kämmerlein oder in Gottes freier Natur betet, natürlich auch kann, auch soll immer beten, aber auch mit den anderen betet. Die Familie als Familie, die Gemeinde als Gemeinde und so weiter. Bis zum Kodex war es ja auch so, dass man nicht außerhalb seiner Pfarrei die Sonntagspflicht erfüllt hat. Man konnte schon woanders hingehen zur Messe, oder zu einer zweiten und dritten Messe außerhalb der Gemeinde, aber es hat nicht zur Erfüllung der Sonntagspflicht gegolten. Die musste man in der Heimatpfarrei erfüllen, außer Erlaubnis gehabt oder war auf Reisen und so weiter. Aber an sich konnte man sich es nicht aussuchen. Was ja seinen Sinn hat. Und sieht man heute, wie kunterbunt es geworden ist, die Leute, die überall hinreisen und so weiter. Und normalerweise das Erste, was auf der Strecke bleibt, ist der Gottesdienst, die Erfüllung der Gebote. So sollte es nicht sein, es ist nicht normal. Dem ja diese momentane Krise auch ihre guten Seiten, nur dabei wird es halt nicht bleiben, beziehungsweise aus den guten Seiten wird nicht viel Profit geschlagen werden von den meisten.